Der Herr, Ihren Namen sagen Sie mir bitte. Techtmeier, das ist mein Name. Schön, ich bin Diplom-Ingenieur Schraube vom Überwachungsverein. Ist angenehm. Nehmen Sie doch Platz. Jawohl, hier auf diesem Ding. Ja. Ne? Ich bin so frei. So, Herr Tegmeier, wir müssen uns da ja nun einmal unterhalten. Sie wollen sich ja an das Steuer eines Kraftwagens setzen. Nein, entschuldigen Sie. Was anderes wollte ich gern? Führerschein, ne? Da ich den eigentlich ganz gern hätte, nicht? Dass Sie mir den dann da schon mal verpassen. Nun, sicher, ja, das ist ja die Vorbedingung. Wir müssen aber jetzt erst sehen, ob Sie auch alle Regeln beherrschen und sich im Straßenverkehr richtig benehmen. Ja. Also, nehmen wir einmal an, Sie fahren mit Ihrem PKW... Also, ich weiß nicht, der Mann sagt alles falsch. Ne, guck mal, ich hab doch noch überhaupt kein PKW. Ich hab also einen kleinen Käfer, so einen alten an der Hand, von einem Arbeitskollege, aber 250 Mark will er dafür haben. Und er hat nicht sowieso so einen schrappigen Hund, ne? Ja, nun, Moment mal, das ist ja Ihre Privatsache. Das interessiert uns hier aber weniger. Hm. Sie sollen ja auch nur annehmen, Sie hätten einen PKW und wollten eine Fahrt machen. Da gibt es doch Vorschriften. Erzählen Sie uns das mal. Ja. Also da gibt es die ganze Fahrregeln, gibt es, nicht? Und Schilder, was da so rumsteht. Diese Sachen. Ja, aber jetzt wollen Sie fahren. Was müssen Sie dann? Da gibt's doch Vorschriften. Das geht ja vor Antritt der Fahrt los. Ach so, ja, na, jetzt haben Sie wieder recht. Nee, das ist klar. Also, es geht schon vor Antritt der Fahrt, geht es los. Oder, wollen wir sagen, ich gehe los, ich so um mein Auto herum und begucke es. Also, den seine Fahrsicherheit, ob das klappt, nicht, ob schön Luft in den Rädern ist. Oder nicht in den Räder, unten, wie heißen sie, in eine Schläuche. Das heißt, kann sogar sein, dass der Schlauch lose hat. Dann ist das angenehmer, wenn der Wagen hinterher platzt. Da, also, was tut er da? Ja, also bei Schlauch lose, in voller Fahrt, wenn es platzt, platzt langsamer. Und dass ich vielleicht noch in einer Werkstatt oder an einer Tankstelle gelange, und dann ist da erst Feierabend, dass sich die Luft so lange schön alles hält. Ne? Ja, schön, ich weiß, was Sie sagen wollen. Aber jetzt mal weiter. Sie haben den Wagen überprüft, die Luft in den Reifen kontrolliert und können Sie jetzt fahren? Nein, jetzt gehe ich in dem Auto rein und prüfe ich es weiter. Also drücke ich schon mal am Lichtknopf. Nicht, und den Winker betätige ich, oder Fahrtrichtungsanzeiger, wie Sie ja dafür sagen, weil das ist gut meinetwegen, wenn ich in ein fremdes Grundstück einbiege, dass ich meine Absicht kundtue, und wenn einer hinterhergejuckelt kommt, ne, dass der Mann dann da schön alles Bescheid weiß, ja, dass da nichts passiert. Ja, nun fahren Sie aber endlich los. Nein, jetzt steige ich wieder aus. Ja, warum das denn? Ja, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf diesen kleinen Lichtknopf kann. Nee, weil Sie auf den Lichtknopf gedrückt haben, steigen Sie wieder aus? Ja, da war ich doch noch drin, ne? In den Auto drin, wie ich das gemacht habe. Und jetzt muss ich raus und draußen gucken, ob auch an ist alles. Weil die Verantwortung kann mir kein Mensch abnehmen. Ja. Herr Tegmeier, nun ist das aber alles erledigt. Sie haben alles überprüft. Ja, nun fahren Sie doch endlich los. Ja. Sie kommen doch nie ans Ziel. Jetzt kommen wir ganz schön am Rollen, ne? Das heißt, erst wieder rein, ist ja klar, ne? Und wenn ich dann nur an den Steuer sitze, also brauche überhaupt nicht mehr zu machen, bin ich schon ein Verkehrsteilnehmer und komme ich schon in der Flensburger Kartei. Ich meine, wenn ich da irgendwie Stückchen erlaube, ist so Alkohol am Steuer, darf ich nur 8 Promille bei mir haben. Nee, ist Blödsinn, nein. 0,8 Promille. Nee, das ist doch diesen Justizminister, weil der Mann da leider nicht mehr genehmigt. Den darf man also auch höchstens 2 Pils und 2 Doppelkorn auch nicht mehr genehmigen. Sonst kommen die von der Polizei und muss ich in einer Tüte blasen, und dann färbt sich dann die Luft bunt. Und wissen die, dass ich blau bin? Das hat ja keinen Wert. Ne? Das, ja. Also. Herr Tegmeier, Sie sagen da etwas. Ja, ne, ein Schwager von mir, ne, den haben Sie jetzt ganz schön an der Hammelbeine. Sieh, der musste auch in diese Tüte blasen und jetzt ist er auch immer mit den Tüten zugange. Ja, den haben sie dreiviertel Jahr haben sie den verpasst. Er war das dritte Mal. Ne, da. Ja, Herr Tegmeier, es ist ja klar, dass Sie sich nicht mit Alkohol an Steuer setzen dürfen. Ja, ne, ich war das ja auch nicht. Mein Schwager. Ne, ne, nichts falsch aufschreiben. Mein Schwager, ne, der hat dreiviertel Jahr. Ne? Das hat mit mir nichts zu tun. Na ja, nun schön. Nun wollen wir einmal annehmen, dass Sie in Ihrem Wagen fahren. Worauf müssen Sie besonders achten? Also beim Fahren muss ich auf alles achten. Oh, jetzt weiß ich nicht, was Sie jetzt anspielen. Na, auf der Straße muss doch Ordnung herrschen. Ja, also kein Papier aus dem Fenster, Bananenschalen, nicht, also so Sachen. Ja. Herr Tegmeier, Sie verstehen mich falsch. Es gibt doch gewisse Regeln, gewisse Vorschriften. Nein, es gibt einen Paragraph 1. Na also. Ja, wisst ihr, ich habe gleich gemerkt, dass Sie da hinsteuern. Ja, der ist natürlich eine Wucht. Ne? Nein, ohne dem hat das sowieso keinen Wert. Nämlich, wie lautet der? Der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Ja. So lautet der. Ja. Ja. Ja. Zum Donnerwetter, dann sagen Sie ihn doch auf. Wer, ich? Ja, nun los doch. Na, können Sie denn nicht? Herr Tegmeier, ich will feststellen, ob Sie ihn kennen. Ich weiß Bescheid. Sie sollen hier zeigen, was Sie wissen. Na, das muss aber ja gesagt werden, ne? Also, der Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung, darf ich meine Mitmenschen nur so viel behindern oder belästigen? Nee. Oh Junge, jetzt. Ich darf die andere Verkehrsteilnehmer, ne? Nur nach die Umstände oder nach meine Umstände darf ich die Leute alle belästigen. Und das ist nicht viel, ne? Da komme ich nicht weit mit. Ja, Herr Tegmeier, ich glaube, mit Ihnen kommen wir auch nicht weit. Ich bin auch jetzt ein bisschen nervös. Ne? Gestern Abend hat alles noch geklappt. Ehrlich, unsere Oma hat mich abgehört. Die können Sie fragen. Na ja, schön, dann etwas anderes. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Straße und plötzlich läuft dieser Überweg, dieser... Zebrastreifen. Ja. Siehst du, auf einmal fluppt es, ne? Also, ein Zebrastreifen, ja, ist auch sehr wichtig und muss meine Aufmerksamkeit da schon mal hingucken, ob vielleicht Passanten sich bewegen. Und vielleicht ist eine Oma oder ein Opa, nicht, denn darf ich die nicht einfach totfahren, sondern man muss da doch Mensch bleiben und wie gesagt, dass man die alten Leute doch schon mal leben lässt. Schön. Und was ist, wenn an dem Zebrastreifen zusätzlich gelbe Ampeln angebracht sind? Hat die Oma Vorfahrt? Ja.